Ich kam mit einem kleinen Strauß ins Haus der Schönen, ins Haus der Schönen. Fand alle Kristalle gefüllt mit Nelken, so eitel, als brauchten sie nie zu welken, geschnitten im Garten des Reichen, im Garten des Reichen. Kein Platz für die Blumen eines Armen, die nur nach Jugend duften. Kein Platz für die Blumen eines Armen, die nur nach Jugend duften. Ich kam mit einem kleinen Ring ins Haus der Schönen, ins Haus der Schönen. Fand ihre Glieder in Gold gefasst, von schlaffen Händen ihr angepasst, aus den Schätzen des Reichen, den Schätzen des Reichen. Kein Platz für den kleinen Ring eines Armen, auf dem seine Jugend funkelt. Kein Platz für den kleinen Ring eines Armen, auf dem seine Jugend funkelt. Ich kam mit einer kleinen Hoffnung ins Haus der Schönen, ins Haus der Schönen. Fand sie in Schleier und Myrten gehüllt, man gab mir ein Glas mit Wein gefüllt, die Hochzeit des Reichen, die Hochzeit des Reichen. Kein Platz für die kleine Hoffnung des Armen, der nichts hat als seine Jugend. Kein Platz für die kleine Hoffnung des Armen, der nichts hat als seine Jugend. Als ich mit leeren Händen kam ins Haus der Schönen, ins Haus der Schönen, fand ich sie getaucht in Reichtum und Glanz. Der Reiche ging bei höchster Instanz, um ein klein wenig Jugend zu bitten, um Jugend zu bitten. Hier ist ein Platz für die Gabe des Armen vom Überfluss seiner Jugend. Hier ist ein Platz für die Gabe des Armen vom Überfluss seiner Jugend.